Hallo und herzlich willkommen zum Vanlife Berlin Podcast. Mein Name ist Chris und ich habe im Frühjahr, Sommer, Schrägstrich Herbst einige Monate in Berlin im Van gelebt. Und mein langjähriger Freund Norman und ich sprechen in 5 Episoden verschiedenste Themengebiete durch, wie Hygiene, wie Strom, wie Sicherheit etc. Entschuldigt hierbei die unterschiedliche Aufnahmequalität. Die ersten 2 Folgen wurden sehr spontan nachts um 1 nach ein paar Bier in Normans Küche aufgenommen. Und in den restlichen 3 Folgen war er in einem professionellen Studio bei der Aufnahme, ich aber in Südostasien unterwegs. Und da ist meine Aufnahmequalität nicht die beste gewesen. Und zudem hört man auch genauso wie jetzt jegliches Getier auf freiem Felde. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr nehmt dabei was mit. Willkommen beim Vanlife Berlin Podcast. Viel Spaß beim Reinhören.